Abschnitt 19 aus Francesco Petrarca, Sonette, übersetzt und ausgewählt von Karl Streckfuß. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Sonett 134. Wenn ihre Augen sich zur Erde neigen, wenn ihrer Sehnsucht Füll in Amors Händen zum Seufzer wird, im Ton sich zu vollenden und klar und himmlisch meinen Schmerz zu beugen, dann fühl ich, ist nicht mehr mein Herz mir eigen und fühl in mir Gedank und Willen wenden. Dann ruf ich, möcht ich jetzt mein Leben enden und süß betäubt empor zum Himmel steigen. Doch durch den Wunsch, ihn mehr zu hören, bindet der Zauberton von Neuem mich ans Leben, wenn ich mich heiß, es zu verlassen sehne. So leb ich denn, des Lebens Faden windet, den des Geschickes Mächte mir gegeben, so auf und ab die himmlische Sirene. Ende von Abschnitt 19.